Hervorgelugt hätte. Hm? Dort huscht er vorbei. Was? Du sagst, das war nur ein Eichhörnchen? Och, Willi, ihr Männer habt nicht für einen Sechser Fantasie.